Danny Coughlins böser Traum. Es ist ein böser Traum, nicht der erste, den Danny hat, schließlich hat jeder ab und zu einen Albtraum, aber das ist der schlimmste aller Zeiten. Am Anfang geschieht zwar nichts Schlimmes, aber das nutzt nichts. Das Gefühl eines drohenden Verhängnisses ist so stark, dass er es tatsächlich im Mund schmeckt, so als würde er an einem Kupferbatzen lutschen. Er geht am Rand einer unbefestigten Straße entlang, die verdichtet und geölt wurde, um aufwirbelnden Staub zu bändigen. Es ist Nacht. Gerade ist der zunehmende Mond aufgegangen, der Danny wie ein schräges Lächeln vorkommt oder wie ein höhnisches Grinsen. Er kommt an einem Schild mit der Aufschrift County Road F vorüber, nur hat jemand das O und das Y übersprüht und rechts neben dem F ein Ack reingequetscht, so dass es jetzt Cunt Road Fuck lautet. Obendrein ist es mit lauter Einschusslöchern versehen. An beiden Straßenseiten wächst Mais, nicht sonderlich hoch, nur etwa bis zur Brust, was darauf hinweist, dass es Frühsommer ist. Die County Road F führt schnurgerade eine leichte Anhöhe hinauf. In Kansas sind die meisten Anhöhen nur leicht. Oben steht ein dunkles, massiges Gebäude, das Danny mit vernunftwidrigem Entsetzen erfüllt. Irgendein Blechding macht Tinker, Tinker, Tinker. Er will stehen bleiben, will nichts mit dem rechteckigen, schwarzen Koloss zu tun haben, aber seine Beine tragen ihn weiter, keine Chance, ihnen Einhalt zu gebieten. Er hat keine Gewalt mehr über sich. Ein Windhauch lässt den Mais wie Knochen rasseln, auf Wangen und Stirn spürt er Kälte und ihm wird klar, dass er schwitzt. In einem Traum schwitzen. Als er den höchsten Punkt der Anhöhe erreicht, von einer Kuppe zu sprechen wäre einfach dämlich, ist es hell genug, dass er an dem aus Hohlblocksteinen errichteten Bau das Schild mit Hilltop Texaco erkennen kann. Davor sind zwei rissige Betoninseln, wo einmal die Zapfsäulen gestanden haben. Das blecherne Geräusch kommt von den rostigen Schildern an dem Pfosten davor. Auf einem steht Normal $1,99, auf einem Super $2,19 und auf dem ganz unten Super Plus $2,49. Da ist nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, denkt Danny, nichts, wovor man Angst haben sollte. Wobei er sich keine Sorgen macht, und Angst hat er auch nicht, ihn hat das blanke Grauen gepackt. Tinker, Tinker, Tinker, machen die Schilder mit den Benzinpreisen früherer Zeiten. Das große Bürofenster ist ebenso zerborsten wie die Glasscheibe in der Tür, doch ringsum die Scherben, in denen sich das Mondlicht spiegelt, sieht Danny Unkraut wuchern, weshalb er weiß, dass das Zerstörungswerk bereits eine Weile her ist. Die ländlichen Vandalen, höchstwahrscheinlich gelangweilte Jugendliche, hatten ihren Spaß und sind weitergezogen. Auch Danny geht weiter, um die Schmalseite der verlassenen Tankstelle herum. Das will er nicht, er muss es. Er hat keine Gewalt über sich. Jetzt hört er noch etwas, ein Scharren und Hecheln. »Ich will das nicht sehen«, denkt er. Hätte er den Gedanken laut ausgesprochen, wäre ein Stöhnen herausgekommen. Während er am Gebäude entlang geht, kickt er 2, 3 leere Motoröldosen aus dem Weg, Haverline, die Marke von Texaco. Er sieht eine verrostete Mülltonne, die umgekippt ist, herausgeströmt sind weitere Dosen, außerdem Kursflaschen und allerhand Papiermüll, den der Wind nicht davongeweht hat. Hinter dem Bau wühlt ein räudiger Straßenköter in der öldurchtränkten Erde. Als er Danny hört, blickt er sich um. Im Mondlicht sind die Augen silberne Kreise. Er zieht die Lefzen hoch und gibt ein Knurren von sich, das nur eines bedeuten kann: Meins, meins! Das ist nichts für dich, sagt Danny und denkt, wenn es bloß auch nichts für mich wäre, aber ich glaube, das ist es. Der Hund geht in die Hocke, als wollte er sich auf Danny stürzen, aber der hat keine Angst, jedenfalls nicht vor dem Köter da. Inzwischen wohnt er in der Stadt, aber er ist im ländlichen Colorado aufgewachsen, wo es überall Hunde gab, und wenn er mit einer leeren Drohung konfrontiert ist, weiß er Bescheid. Er bückt sich und hebt eine leere Öldose auf. Der Traum ist so real, so detailliert, dass er die Schmiere auf der Oberfläche spürt. Werfen muss er die Dose gar nicht, es reicht aus, sie in die Luft zu heben. Der Hund dreht sich um und trollt sich hinkend. Entweder stimmt mit einem Hinterbein etwas nicht oder an einer Pfote ist der Ballen aufgeplatzt. Dannys Beine tragen ihn vorwärts. Er sieht, dass der Hund eine Hand und teilweise auch den dazugehörigen Unterarm aus dem Boden gescharrt hat. Zwei Finger sind bis auf die Knochen abgenagt. Auch der fleischige Teil der Handfläche ist verschwunden und befindet sich jetzt im Hundebauch. Ums Handgelenk, ungenießbar und daher nutzlos für einen hungrigen Hund, liegt ein Bettelarmband. Danny holt Luft, öffnet den Mund und